Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Das ist eine dieser Folgen, bei der man irgendwie nicht so ganz weiß, wie man da so intromäßig starten soll, weil einem so viele Ideen einfallen. So Cypress Hill. I want to get high, so high. Oder was liegt bei dir an? Ach, ja, vielleicht irgendwas von Shaggy. Welcher Song? Mal jetzt. Kein spezifischer, aber ich dachte so dem Anlass entsprechend so ein bisschen Reggae-Musik vielleicht und Shaggy ist so der Erste, der mir da einfällt. Okay, nicht Bob Marley? Naja, gut. Nee, nicht Bob Marley, dafür bin ich zu jung. Okay, ja, dein Alter ist dann eher so Stefan Raab, oder? So, wir kiffen. Ja, das stimmt, oder gibt das handfrei, gab es ja auch noch. Es wäre aber allerdings hier wie hieß denn? Doch, weil, nee, wie hieß denn der Because I Got High gemacht hat? Du meinst Afro Man. Afro Man, same, but different, oder? Es gab ja auch noch Grüne Brille von Sammy Deluxe, war es, glaube ich. Also, ja, es gibt genügend Soundtrack für Kiffer. Ja, genau. Und ja, außerdem schließt es doch hervorragend an alte Sachen an, oder? Ja, wobei, wir müssen ja dazu sagen, also Cypress Hill wäre schon der Dope-Vertreter schlechthin, weil Dr. Green Thumb, Hits from the Bong. Ja, wir bewegen also uns. Also es wimmelt da so. Wir bewegen uns aber in einer Zeit, wo wir dann einen Disclaimer vorschieben müssten, dass man Zypressen nicht rauchen darf. Ich glaube, das ist giftig. Habe ich mir sagen. Okay. Okay. Man muss ja bei allem vorsichtig sein. Ja, genau. Ja, das Witzige ist ja, also wir sind in Folge 4, 2, 0, 420. Genau. Und wenn ich es richtig weiß, ist das ja so ein, also ist 420 ist ja dieser Code dafür. Und den findet man ja nicht nur in Social-Profilen, sondern schließt damit, wie du ja schon sagtest, in alte Themen an, nämlich Dating. Richtig. Also man findet es auch. Wie geht das Zeilenende vor, wenn es in einem Dating-Profil 4, 2, 0 stehen hat? Dann geht eine ganze Latte an Vorurteilen auf. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja Menschen, auf die Gras erregend wirkt. Deshalb kann man auch drüber nachdenken. Dann schreibt man mal freundlich und guck mal, wie lange die Reaktion dauert, um einzuschätzen zu können, welche Art von Kiffer man da so vor sich hat. Okay, also geht es so, hey, pst, jetzt. Genau. Möchtest du ein E kaufen? Ne, das ist die andere Ecke. Das ist so eher so Ecke. Schlemiel, also E habe ich jetzt. Schlemiel verkauft alles. Möchtest du einen Araber haben? Ein braunen Afghan? Nee, schwarzer Afghan, er ist schwarzer Afghan. Schwarzer Afghan, ja. Genau. Sofort wird er bewiesen, dass man es voll drauf hat. Uiuiui. Ui, ui. Ja, aber wir schließen ja auch an die gute alte Tradition an, dass wir uns gar keine Themen für gewisse Folgen überlegen müssen, weil die Zahlenkombination was vorgibt. Wir denken an die Folge 316 und die Folge 386. Magst du uns erklären, warum wir in Folge 420 über Drogen sprechen müssen? Es hat sich irgendwann als Code, glaube ich, etabliert. Ich weiß es nicht mehr so safe, aber ich glaube, dieses 420 war eine Uhrzeit. Okay. Und zwar haben sich da irgendwie auf irgendeinem Campus, glaube ich, was, auf irgendeinem Campus in Amiland haben sich immer Studenten um 4.20 Uhr mittags, also PM, ja, getroffen, um da gemeinsam protestierend Gras zu rauchen. Okay, also, ja, es klingt sehr wahrscheinlich, dass das ein US-amerikanischer Campus war, weil meine Erfahrung mit deutschen Unicampus ist, dass da schon vor 4.20 Uhr nachmittags die Leute ordentlich breit sind, zumindest in den Geisteswissenschaften. Kinderzimmer Productions, tut mir leid, schon wieder breit. ich sag doch, dieses Thema hat tatsächlich so viel Musik Ja. So viel Musik, dass du jetzt deine Top 5 deiner liebsten Drogensongs vorstellen möchtest, oder was? Nein, bitte nicht. Abgesehen davon, der einzig wahre Drogensong ist der Drogensong. Den gibt es. Erinnerst du dich noch an diese bescheuerte Webseite mit diesen kleinen tanzenden Hamstern? Nein. Das war eine Webseite, die gab es, glaube ich, im Jahre 2001 schon. Und war www.derdrogensong.de oder was? Geh mal auf Google und gib mal Drogensong ein. Ich glaube, das dürfte. Drogensong. Wenn ich das bei Google eingebe, dann sagt er mir, ach du Scheiße. Genau, www.drogensong.de. Das ist nicht, ach doch, da. Hier gibt's aber auch die besten 10 Songs über Drogen von Esquire, juhu. Also lassen Sie die noch durchsprechen, gerne, aber ja, also der Drogensong, den kann ich nur empfehlen als, Ja, tu's dir mal an und ich glaube, dafür braucht man dann keine Drogen. Ach du Scheiße. Also. Boah, bei mir spielt er keine Musik auf dafür. Oh mein Gott, hier ist gerade so ein Fenster aufgegangen mit Werbung, das auf der Seite drauf ist. Also nicht so als Pop-up, sondern als Okay, dann tust dir mal bei Gelegenheit noch mit Werbeblock und allem drum und dran an. Ich habe die Seite lange nicht mehr besucht. Die gab es 2001 schon in ähnlicher Form und ja, das war verstörend. Oh. Wir haben es jetzt in der Aufnahme drin. So. Ja, nimm's raus. Stopp. Ich habe es gerade beendet, aber aus unerfindlichen Gründen spielt das bei mir über die falschen Boxen ab. Ja, egal. Jetzt weiß zumindest jeder, wenn er das gehört hat, er ist hier richtig. Das macht nichts, jetzt weiß man's. Ja, das ist der Drogensong. Kann ich für verstörende Erfahrungen nur empfehlen. Was ich tatsächlich. Da braucht man dann auch keine Drogen nehmen. Was ich verstörend finde, ist, dass es das auf YouTube auch gibt. Ja. Ich brauche Drogen jeden Tag und das als Künstler, aber Lanzer hinterlegt ist, warum auch immer. Dann weiß ich nicht, wer es ist. Also ich kenne nur die Webseite und die gab es, wie gesagt, 2001. Ja, wir recherchieren das im Nachgang und canceln dann notfalls den Song. Wir sind ein linker Podcast, wir dürfen das. Gut, lass uns kurz die Top 10 der Drogensongs durchgehen. New Order, True Faith? Sagt ihr was? Nö, ne? Nee, das müsste irgend so was 80er-Jahre-mäßiges sein, wenn ich New Order richtig einsortiere. Gut, Metallica, Master of Puppets. Ich wusste gar nicht, dass es da um Drogen geht. Das ist durchaus möglich. Metallica ignoriere ich ja, so gut es geht. Ich dachte, da geht es irgendwie um die Einöde in dänischen Puppenstuben. Gut, dann next Song ist Cypress Hill, Insane in the Brain, wie schon vorhin gesagt. Dann auch ein Song über Drogen, Guns N' Roses, Mr. Brownstone. Sagt mir auch nichts. Okay, das ist ein Slang-Term für Heroin, das siehst du mal. Ja. Aber Insane in the Brain sagt dir was, logischerweise. Ich bin Insane in the Brain, aber nö. Insane in the Brain von Cypress Hill sagt dir nichts? Nee. Okay. Cypress Hill ist irgendwie, das ist auch grob vor meiner Zeit gewesen, danke. Die gibt's eigentlich auch noch. Die gibt's heute noch, aber na gut. Dann ja gut, Roland Kaiser gibt es auch heute noch. Und Vicky Leandros ist aktuell auf Abschiedstournee. Dann Miami, Yasine, Kokaina. Sagt mir auch nichts. Ja, das sagt zumindest der Songtitel, es geht irgendwie um Drogen. Dann ja. Jimi Hendrix, Purple Haze. Ja. Ja, gilt als einer der besten Gitarrensongs aller Zeiten, siehst du mal. Das ist schön. Dann Amy Winehouse, Rehab. Den kenne ich. Da hätte ja keiner gedacht, dass es da um Drogen geht. Nein, den zitiere ich sogar regelmäßig, wenn man mir auf Arbeit Aufgaben geben möchte, dann sage ich immer, but I say no, no, no. Amy Winehouse ist übrigens an einer Alkoholvergiftung gestorben. Sie hatte 4,16 Promille. Ich hatte letztens Ja. Das muss man erstmal schaffen. Also da echt höchsten Respekt. 4,16 Promille ist harte Arbeit. Ich hab letztens eine Nachricht über die Polizeiarbeit gehört und da haben sie berichtet, dass irgendwie in einem irgendeinem Dorffest, ich glaube Karnevalsdorffest war es, da rannte er tatsächlich einer rum und der musste ein bisschen in die Schwankammer, hat ihn die Polizei angehalten, hat ihn blasen lassen und dann auch einen Alkoholtest mit ihm gemacht. Find's immer schön, wenn die Polizei meinen Job macht. Und bei dem Alkoholtest kam tatsächlich raus 5 Promille und dann durfte er weitergehen, weil er ist ja nicht auffällig geworden. Das ist korrekt. Wenn er dabei ein Auto gefahren hätte, wäre für ihn auch im Autoland Deutschland Ende Gelände gewesen. Aber als Fußgänger darfst du dich so volllöten, wie du möchtest. Aber trotzdem, bei 5 Promille nicht auf allen Vieren zu kriechen, ist auch... Ja. Ja. Dann Platz 8, Falco, ganz Wien. Kann man wählen. Also man kann im Prinzip das gesamte Oeuvre von Falco nehmen. Da geht es immer um Drogen. ja. Außer bei Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Da geht es um Kohle. Genau. Dann war das etwa Haschisch? Ein ganz subtiler Song. Georg Danzer. Das ist irgend so ein Liedermacher-Knilch. Ja, 1977, also ein bisschen lang her. Ja. Und The Ramones, I Wanna Be Sedated. Ja, das möchte ich, wünsche ich mir auch manchmal, aber klappt halt nicht. Ja, also das waren so die Drogensongs, die Top 10 der Drogensongs. Cool. Ja. Davon wir hatten davor so viele andere. Wir könnten auch noch problemlos weitermachen, aber... über Cocaine All Around My Brain hat ja noch keiner gesprochen, ne? Gut, also, von wem stammt das? Hannes Wader, glaube ich. Okay. Hannes Wader war, nee, der Hannes Wader war nicht der, den ich... Nein, du meinst, der ist... Konstantin Wecker. Genau, die sind zusammen aufgetreten, aber sie sind nicht zusammen beim Koksen erwischt worden. Nee, bei Konstantin Wecker habe ich auch eher Urin, ich trinke Urin im Kopf. Also der hatte mal irgendwann diese Eigenurin-Therapie als Songidee. Okay. Gibt es da auch irgendwie einen Nummerncode für, dass wir da mal eine Folge zu machen? keine Ahnung, wahrscheinlich 999. Also kurz vor Folge 1000 verpissen wir uns. Naja, also Eigenurin ist ja quasi Pi, also quasi zweimal Pi, das heißt irgendwie Folge 6, 2, irgendwie zweimal Pi halt. Wir rechnen das aus. 6, 2, 8 dann logischerweise. Genau, Folge 628, die große Eigenurin-Folge. Toll. Da erinnert Schubi. Sich sowieso niemand dran, wenn wir soweit sind. Abwarten. Es gibt so ein paar kranke Chronisten. Aber was ich dazu sagen kann zum Thema Cypress Hill, in einem der ersten Alben, es war, glaube ich, die Black Sunday, standen ganz, ganz viele Punkte drin, warum Cannabis doch bitte legalisiert werden soll. Okay. Oder Hanf legalisiert werden soll. Ja. Und in der Zwischenzeit ist in Amerika ja auch einiges passiert. Okay. Und in Deutschland ja auch jetzt. Naja. Also wenn jetzt alles seine normalen Wege geht, wird zum 1. April, und es ist kein Aprilscherz, Cannabis legalisiert, zumindest in gewissen Rahmenbedingungen. Genau, wenn der Mond im 7. Haus steht und das Gras selbst gemäht wurde. Ja, aber du musst, glaube ich, zumindest bei Purple Haze musst du, glaube ich, das Blut einer Jungfrau in die Erde mit einträufeln. Und zwar muss das jedes Mal eine frische Jungfrau sein, die wird dann auch vom ganzen Cannabis-Club irgendwie abgezapft. Darf man die Jungfrau wiederverwenden? Solange dann niemand anders sie sticht, also außer mit einer Nadel, um Blut abzuzapfen. Da, im Grunde muss dann sich jeder dieser Clubs wahrscheinlich so eine Jungfrau halten. Ja. Wenn dann irgendeiner die Jungfrau besteigt, dann hast du halt Pech gehabt, dann ist dein Club erstmal für ein paar Jahre. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, du musst immer das ist wie bei der Kirche, einen Zehnt, musst du quasi auch einen Zehnt ans Gesundheitsministerium spenden wahrscheinlich. Genau. Und dich fernhalten von, also eigentlich kannst du die Dinger immer nur in irgendwelchen Glücksspielhütten einrichten, weil du ja Mindestabstand zu Schulen halten musst. Und von Windrädern wahrscheinlich, oder? Weil das, der Duft darf ja auch nicht verbreitet werden. Ja, das verstehe ich allerdings nicht, weil unter Windrädern, zum Errichten von Windrädern muss ja in Deutschland sehr häufig Wald gerodet werden. Das ist so gerade im Süddeutschen auch eine nie enden wollende Diskussion, weil da vorwiegend das Ganze. Und wenn man den Wald rodet, dann könnte man da doch vielleicht, also gerade in der Gegend um Freiburg, da ist es ja auch recht sonnig, könnte man da doch Pflanzen anbauen, oder? Unter dem Windrad. Ja, genau. Und dann könnte man das hochschmeißen und dann könnte das Windrad statt Vögel zu zerhäckseln vielleicht auch das Gras kleinschneiden. Okay, und dann kannst du dahinter so einen Beutelfang machen, wo du dann quasi das Gras, das da fliegt, auffängst und dann quasi direkt in, keine Ahnung, passende 3,5 Gramm Beutel. Oder was ist denn in einem Fuchs gerade drin? Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte das noch kurz weiterspinnen. Wir könnten quasi ins Guinness-Buch der Rekorde kommen mit der Zeile, dass in Stuttgart der größte Freiluftgrinder der Welt steht. Komm, also das wäre doch super, oder? Das wäre neuer Touristen-Hotspot. Die Niederlande wären plötzlich leer gelaufen. Und Knoppers ist jetzt dann auch grün, oder was? Dr. Knoppers, bitte. Nein, ich rede jetzt von dem Zeugs, dass er da immer isst. Ach so. Weiß nicht, da könnte man natürlich so eine Gras-Edition draus machen. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer Idee. Genau. Ja, ich meine mal ganz ernsthaft, diese ganzen Anbauregeln, die ja jetzt da kommen, die haben ja eigentlich nur den Haken, dass man irgendwann bemerkt hat, scheiße, so wie wir es wollten, geht das nicht. Ja gut, das merkt man bei deutschen Gesetzen ja sowieso immer 6 Monate, nachdem sie veröffentlicht worden sind. Das ist so eine goldene Regel der deutschen Legislative. Ja, logisch. Ich meine, mal ganz ernsthaft, um mal kurz den Schwenk zu machen, alle wollen ja immer Unternehmen belasten. Also mit allen möglichen Sachen wollen ja Leute immer Unternehmen belasten und sagen, ja, nee, das müssen die Unternehmen zahlen, nicht die Konsumenten. Ja. Der Witz ist nur, Unternehmen führen Bilanzen und wenn Bilanzen sagen, dass du mehr Ausgaben hast, dann sagt ein Unternehmen, hey, ich muss mehr Einnahmen generieren, dann steigen die Preise bei den Produkten trotz allem. Weil das Unternehmen sagt, ich muss ja, entweder sie kürzen die Löhne oder sie machen die Preise höher. Was anderes hat ja ein Unternehmen meistens kaum eine Chance, also natürlich noch alternative Produktionsorte, alternative Ressourcen. Und so weiter. Im Grunde müsste man bei jedem Gesetz, wo man sagt, hey, das Unternehmen zahlt die Kosten und nicht der Konsument, müsste man bei jedem dieser Dinge sagen, ach so, und ihr müsst diese Kosten, dürft ihr auch nicht in neue Preisstrukturen überführen, sondern müsst ihr von eurem Managergehalt abziehen. Richtig, und man möge sich einmal vorstellen, welchen Verwaltungsaufwand das nach sich ziehen würde. Ja, weil am Ende des Tages sagt ein Unternehmen halt, ja, gut, wir müssen es zahlen, dann zahlt es der Konsument. Richtig. Höhere Ausgaben bedeuten für Unternehmen immer Kosten senken oder Einnahmen erhöhen. Genau, und Einnahmen erhöht man, indem man Preise steigert. Richtig. Ja. Oder mehr verkauft. Ja, aber du hast ja, du interessierst dich ja für die Stückkosten und für den Stückertrag. Okay, so rum. Okay, apropos Stückertrag, also zu meiner Zeit hat man tatsächlich Fuffis gehandelt, also 50 Mark und später 50 Euro dem netten Mann, der eine Grasplantage hatte oder eine Connection zu einer Grasplantage und dafür bekam man dann ein kleines unauffälliges Tütchen, in dem waren ein paar Gramm drin und das nannte man dann quasi immer einen Fuchs, also der Fuffi. Ja. War auch mit Fuchs und für den Fuchs bekam man, boah, keine Ahnung, 50 Mark bekam man, glaube ich, tatsächlich 3,5, 3,7 Gramm. Ja, ich nehme mal an, da werden jetzt irgendwie da werden zukünftig so Packs eingeführt werden, dass man irgendwie, ich glaube, 30 Gramm ist die Freigrenze, was du privat haben darfst. Da wird es dann wahrscheinlich irgendwie 3 Gramm Packs und 10 Gramm Packs und 30 Gramm Packs wahrscheinlich am Ende dann geben. Was du zukünftig beim zertifizierten Dealer deines Vertrauens erwerben darfst. Ja, der zertifizierte Dealer des Vertrauens wird ja dann wahrscheinlich in so einem Cannabis-Club sein, richtig? Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich mir diese Frage noch nicht gestellt, weil die Antwort mich erschrecken könnte unter Umständen. Ja, ich stelle mir nur die Frage, wie das jetzt in Zukunft läuft. Also ich meine, du kannst natürlich jederzeit so ein Cannabis-Club Mitglied werden. Aber wenn du mal so Gelegenheitskonsument bist und einfach nur Bock hast, mal einen Abend irgendwie einen durchzuziehen, dann musst du ja trotz allem einen Dealer besorgen oder irgendwie besorgen, der dir das Zeugs quasi überlässt. Mhm. Der macht sich ja weiterhin strafbar, wenn er es verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe, weil du darfst es ja nur an Menschen weitergeben, die quasi in diesem Cannabis-Club sind. Das heißt, auf Deutsch, wer es weiterverkauft, ist auch weiterhin kriminell. Mhm. Das heißt, auf Deutsch, die Preise werden auch in der Richtung überhaupt nicht sinken, vermutlich. Wahrscheinlich nicht. Weil sich das Cannabis-Club-Mitglied sich natürlich so ein bisschen Schutzgeld erbittet. Ja, der Dealer wird wahrscheinlich zukünftig sogar einen kleinen Risikoaufschlag nehmen, weil er ja jetzt mehr Konkurrenz hat, die das Geschäft so halblegal machen kann. Wahrscheinlich läuft es irgendwie darauf hinaus, dass du irgendwie so eine Tagesmitgliedschaft wie im Fitnessstudio wahrscheinlich auch in solchen Dingsclubs erwerben kannst. Ah. Also mal ganz ernsthaft, also wie will man das kontrollieren? Wollen die dazu zwingen, dass sämtliche Cannabis-Clubs, die sich im 1.4. in Deutschland konstituieren werden, dass die Mitgliederverzeichnisse führen müssen? Und die Bullerei muss dann sämtliche Mitgliederverzeichnisse kontrollieren. Soweit ich weiß, müssen die nicht digital vorliegen, sondern erreicht eine Liste beim Kiffer daheim. Wahrscheinlich gibt es da noch nicht mal Aufbewahrungsfristen für. Wenn du überhaupt als Verein gezwungen bist, Mitgliederlisten zu führen. Dann könnten die Preise sinken. Ja, ich bin bei diesem Konstrukt noch nicht so ganz sicher. Und also ich meine, da kontrolliert ja auch keiner, wie das Gras in den Club reinkommt. Es wird in dem Club angebaut. Der Club darf es quasi im Keller oder in den Gewächshäusern dort irgendwie anbauen. Da das halt nicht in der Nähe von Schulen sein darf, nicht in der Nähe von, was war es, Schulen, Kindergärten und Reformhäusern. Wahrscheinlich. Aber... Ja, aber mal ganz ernsthaft, ich meine, das ist eine Pflanze, du kannst also nicht voraussehen, wie viel Ertrag die genau haben möchte. Das heißt, du könntest problemlos ein bisschen was noch zukaufen auf illegalen Wegen und das damit in den legalen Markt einführen. Also weil, keine Ahnung, da sitzt ja nicht die ganze Zeit ein Bulle neben den Pflanzen und kontrolliert, dass wirklich nur das geraucht wird, was an den Pflanzen wächst. Also wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, und wenn du mal eine betriebliche Untersuchung eines Gesundheitsamts oder eines Umweltamts vor der Nase hattest, dann weißt du auch, da kommen nicht die Hellsten. Ja, aber selbst wenn, also ich meine, keine Ahnung, welche Behörde da für die Kontrolle zuständig sein soll, wahrscheinlich der Zoll am Ende, aber das Gesundheitsamt kann ja nicht dafür zuständig sein, weil das Zeug wird ja nicht verkauft, sondern es wird ja in Clubs organisiert, die dann wahrscheinlich irgendwie auf Vereinsbasis organisiert werden und damit fallen die ins bürgerliche Gesetzbuch und nicht irgendwie in den Wirtschaftsbereich. Also wenn es Sportzigaretten sind, die man damit dreht, dann ist es Sport. Damit ist es das Innenministerium. Ja gut, da gehört ja auch der Zoll zu, ne? Ja, und wenn es richtiger Anbau ist, dann ist es das Landwirtschaftsministerium. Stimmt gar nicht. Der Zoll gehört ja zum Finanzministerium. Ja, und wenn es richtiger Anbau ist, dann ist es Gem. Also ja gut, der hat da ja auch Expertise. Ja. Der könnte auch als Fahrradkurier dann vielleicht irgendwie den ersten Cannabis-Lieferdienst in Berlin eröffnen. Ja, oder zwischen Stuttgart und Bad Urach. Ja, aber da müsste man mit der Straßenbahn fahren. Nee, kann man mit dem Fahrrad fahren, das geht auch. Oder halt mit der S-Bahn, die er dann erfindet. Ja, die S-Bahn fährt ja nicht, aber mit der Straßenbahn geht's bestimmt. Ja, seine S-Bahn fährt da. Das ist quasi die Gem-S-Bahn. Ah, ja, ja. Irgendwelche Zugmetaphern hier. Ich bin mir nicht sicher, ob die das bedeuten, was sie bedeuten sollen, oder ob die nicht was ganz anderes bedeuten. Ja, ich glaube, ich habe ja schon angedeutet, ja, in meiner Jugend wurde hin und wieder mal, oder in meiner heranwachsenden Zeit, wurde hin und wieder mal tatsächlich das ein oder andere Gras konsumiert. Ja. Bei euch ja sicherlich sowieso, weil... Nee, wir euch, haben Alkohol bei euch getrunken. Bei euch im Pott raucht's ja nur... Ja, aber da rauchen nur Schlote. Wir haben Alkohol getrunken, wie jedes gute Ruhrgebietskind. Das heißt, ihr hattet wirklich noch nie Dope bei euch im Bergischen? Ich komme nicht vom, im Hessischen? Ich komme vom Dorf. Ja, aber du hast in Hessen studiert. Irgendwie muss man doch den Scheiß dort ertragen. Da haben andere Leute gekifft. Das habe ich denen dann überlassen. Du warst da Passivraucher. Ich war da Passivraucher, ja. Ich habe so meine Erfahrungen, ich vertrag's tatsächlich nicht so gut, deshalb. Okay. Krieg davon Kreislauf. Ja, das Schöne an der Geschichte ist ja, wir hatten, ich kann ja sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Gras gekauft. Ich hab das immer mitbekommen, wie andere Menschen das gekauft haben. Und ja, das ist ja das nächste Schöne. Und zwar, wir hatten auf einer unserer ersten EPs, die wir gemacht haben, also Extended Player, wo wir einfach 4 Songs draufgepackt haben, auf einer der ersten EPs war ein Skit drauf, also ein kurzes Zwischenstück. Mhm. Und da sagte einer meiner Mitmusikanten, die größte Weed-Nase östlich von oder westlich von XYZ, und meinte damit mich. Das Witzige ist, zu dem Zeitpunkt passierte in der Richtung überhaupt nichts bei mir, glaube ich. Und meine beiden Mitmusikanten, nein, ich weiß das noch ganz genau. Meine beiden Mitmusikanten hatten regelmäßig quasi Konsum, ich nicht. Das ist so, dass das nächste Album nimmt. Plus, dadurch, dass ich halt früher Kippen gedreht habe, also Zigaretten, klassische Zigaretten, hatte ich natürlich einfach die Erfahrung, wie man Zigaretten dreht und konnte halt relativ gut auch Dübel bauen. Sprich, mit 3 Blatt oder 2 Blatt einen Joint drehen, war für mich nicht die schwerste Übung. Und dadurch, dass ich das halt richtig gut konnte, und wenn man irgendwo mal in einem Proberaum saß oder auf irgendeiner Party rumsaß und so, ey, der Architekt ist da kann er doch auch gleich mal einen bauen. Ja, und dann warst du auf einmal der Architekt, und wenn du natürlich einen baust, dann darfst du natürlich auch mitrauchen. Und so hattest du quasi grundsätzlich, ohne dass du überhaupt je Dope kaufen musstest, immer irgendwie eine Quelle für doch mal auf einer Party einen mit durchziehen. Das heißt, du hast deine Arbeitskraft nicht für Lohn verkauft, sondern direkt für das begehrte Endprodukt. Der Witz ist ja der, ob du jetzt eine Kippe drehst und da eine rauchst, oder ob du dir einen baust und den mit den Leuten rauchst. Und vor allem, du kriegst ja noch nicht mal den Sabber von den Leuten an den Filter, weil du darfst anrauchen. Mhm. Das heißt, auf Deutsch, du kriegst den besten Dübel. Und was halt noch viel geiler ist, ist, wenn du wirklich anrauchst, und musst du ja auch erstmal so weit rauchen, dass du überhaupt in eine gewisse Effektnase oder Ecke kommst. Und das heißt, du hast dann auch immer ein bisschen mehr gehabt als alle anderen, weil du ja erstmal so 2-3 Züge nehmen musstest, bis das Ding dampft, und dann musstest du es ganz genüsslich. Und das war immer so lustig, weil wenn du mal gesehen hast, wie Leute wirklich, die voll Bock drauf haben, sagen, oh, ich brauche jetzt aber unbedingt einen, und die sitzen neben dir als Baumeister, und du nimmst so 4, 5, 6 Züge und dann, hey, gib jetzt mal weiter. Ja. Verrückt. Ja, aber wie gesagt, selbst nie welches gekauft. Ich habe mal welches geschenkt bekommen. Mhm. Und zwar, weißt du, die Geschichte ist auch geil. Und zwar gab es einen Schweizer, den wir auf einer Jam getroffen haben. Und dieser Schweizer hatte in Nutella-Gläsern in so sein Dope. 750 Gramm Gläsern. Ja, ich glaube, der hatte zwei Päckchen irgendwie in eins reingepackt oder so. Auf alle Fälle, er hat ein Nutella-Glas mitgenommen und hat da dann quasi eine Höhle gebaut und da dann quasi das Dope rein. Okay. Und der hatte, glaube ich, 2 Päckchen mit. Und der hatte es in der Schweiz natürlich damals, ich glaube, da gab es irgendwie als Badezusatz oder so, ging irgendwie über den Tisch. Die Schweiz. Da badet man im Glas. Ja, die hatte so einen Zusatz irgendwie. Du konntest es irgendwie als. Also auf jeden Fall war es semi-legal, irgendwie in der Schweiz an das Zeugs ranzukommen. Mhm. Und der brachte das mit. Und der hatte, wie gesagt, 2 Beutel, und den einen Beutel hat er dann irgendwie verschenkt. Also mit dem hat er einen halben Abend schon gebaut gehabt und hat dann verschenkt gehabt. Und den zweiten Beutel hat er auch schon angefangen gehabt, und den wusste er, dass er den am nächsten Tag noch wegkriegt. weil, und da habe ich ihn gefragt, Digi, willst du nicht mitnehmen? Ist echt eine Menge noch. Also bist du bescheuert? Ich führe doch nicht ein Produkt in die Schweiz ein, was es in der Schweiz legal im Notfall zu kaufen gibt, was aber einzuführen nicht legal ist. Also er hätte es quasi, wenn er es über die Deutsch-Schweizer Grenze gebracht hätte und irgendein Kontrolletti hätte das hochgenommen, hätte er quasi gesagt, ah, guck mal, in Deutschland besitzt du dieses Gras. Geringe Menge? Nee, ist keine geringe Menge. Geh mal mit. Komm mal mit. Ja? Das heißt, auf Deutsch, der hat das verschenkt im Zuge von, ey, ich begehe lieber nichts Illegales im Sinne von Grenzübertritt nochmal, anstatt jetzt irgendwie hier zu knausern. Ja gut, ich meine, so ein Badezusatz ist ja halt auch ein klassisches Geschenk, was man mal macht, ne? Genau. Ja, in Holland ist es ja irgendwie auch nochmal ganz anders geregelt, wie es da legal irgendwie über den Tisch geht in irgendwelchen Coffeeshops. Naja, du darfst sie kaufen, du darfst sie aber nicht im Coffeeshop konsumieren und es gibt auch irgendeine Regelung bezüglich Ausländern, die ich aber gerade nicht im Kopf habe und da weiß ich weiß auch nur, dass die nicht wirklich eingehalten wird. Okay. Ich glaube, die ist aber auch nur grenznah relevant. Die Niederländer haben, glaube ich, bis heute das Problem, dass du das Zeug legal aus dem Coffeeshop rausbekommst, vor allen Dingen ihn aber nicht so wirklich legal in den Coffeeshop reinbekommst. Aber das ist ja, das ist ein sehr spezielles Problem, woraus man in Deutschland hätte lernen können, aber nicht gelernt hat. Wir können uns also darauf freuen, dass die Mafia sich demnächst wahrscheinlich in Deutschland mit dem eingetragenen Vereinswesen anfreunden wird. Pizza Napoli e.V. oder sowas, keine Ahnung. Ja, das Schöne ist ja, es gibt irgendwie, Bolivien, Ecuador, eins dieser lustigen südamerikanischen Länder. Ich glaube, Bolivien war es. Da ist, glaube ich, Coca legal. Bolivien, nee. Und Peru. um Coca legal zu bekommen, mussten die das Gesetz ändern. Jetzt ist es aber so, dass die irgendwie auch Mitglied von so einem Anti-Drogen-Bums sind von den Vereinten Nationen oder sowas. Oder von irgendeinem Anti-Drogen-Regime. Und diese Anti-Drogen-Regelung verbietet quasi, dass du das machst. Ja. Also hat Bolivien Folgendes gemacht. Sie sind ausgetreten. Oh. Aus diesem Anti-Drogen-Thema. Haben dann die Gesetzeslage geändert. Und sind dann wieder eingetreten. Ja. Also ich meine, das ist ja das gleiche Prinzip wie in die Niederlande fahren, Gras kaufen, es da rauchen, wieder nach Deutschland fahren. Mit dem Witz. Deutschland hätte das jetzt auch machen müssen, nur mit der Angst, dass man sie nicht wieder reinlässt. Bei Bolivien hat man sie wieder reingelassen, weil man dann irgendwann gesagt hat, okay, ja gut, Mai, dann macht halt. Weil es irgendwie eine, Coca-Blätter kauen war da irgendwie eine alte Tradition oder alte, das gehört altes bei den Brauchtum. Indios dazu. Genau, das altes Brauchtum und deswegen musste man es irgendwie legalisieren. Und deswegen ist man halt aus diesem Verein ausgetreten, aber Deutschland hätte das quasi auch machen können, die hätten auch sagen können, ey, unsere Jungs und Mädels, die haben früher schon immer in ihren Fürstentümern einen durchgezogen. Was glaubst du, warum das so viele waren? Möglich. Ich fände die Erklärung, wir haben Christian Lindner in der Regierung, irgendwie muss das Ganze ja erträglich werden für die bessere Begründung. Aber ja. Aber Deutschland muss jetzt nicht austreten und darf das Ganze auch legalisieren, obwohl es keine Drogen legalisieren darf. Na, es legalisiert es ja witzigerweise nicht. Das ist ja das Problem. Es legalisiert es ja nicht so, insofern, dass du jetzt Entkriminalisiert den privaten Anbau und den privaten Besitz. Es zwingt ihn ins Vereinswesen, sagen wir es mal so. Also das habe ich schon richtig verstanden, dass diese Clubs tatsächlich irgendwie über dieses deutsche e.V. Organisiert werden müssen, ne? Ja, ich glaube schon. Also das heißt, du darfst 5 Pflanzen zu Hause haben, wenn du in einem e.V. bist oder sowas. Geiler Scheiß. Und zwar weibliche Pflanzen. Männliche kannst du so viele haben, wie du willst. Ja, das ist nicht schlecht. Du weißt ja, also Vereine sind ja in der Regel gemeinnützig. Und damit können die auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Und dann kannst du das von der Steuer absetzen. Also, mal, ihr habt das nicht von mir gehört. Und ihr seid auch so von, es gibt ja so Förderprogramme und es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die regelmäßig Spenden an, um die Steuerlast zu senken, oder beispielsweise Lotterien sind ja auch dazu verpflichtet, Gutes zu tun mit ihren Geldern. Die können jetzt alle dahin laufen. Ach, die Deutsche Klassenlotterie sponsert den Cannabis e.V. Prenzlauer Berg. Ja, genau, die brauchen eine neue, hier so eine neue Rotlichtlampe halt. Ja, die Adresse für den Cannabisverein Prenzlauer Berg findet ihr auf der Webseite von Bundeszentrale Grüne oder sowas. Die Bundeszentrale von den Grünen ist doch in Prenzlberg, wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung, wo die ist. Doch, doch, ich glaube schon, die ist da hinten. Prenzlberg hoch, da ist irgendwie so ein komischer Platz in der Ecke und da ist auch ein leckerer Koreaner. Koreaner ist, glaube ich, ja. Doch, da hinten draußen. Also Kastanienallee hoch und dann da. Ja, du weißt ja, ich habe keine Beziehung zu den Grünen, deshalb muss ich sowas nicht wissen. Ja, aber eine Beziehung zu Berlin. Ich habe auch keine Beziehung zu Berlin. Ach, das ist schade. Ich halte es da mit Kraftklub. Ja, du wohnst ja auch in Böblingen bei Stuttgart. Das ist richtig. Und da bleibe ich auch. Ich will nicht nach Berlin. Ja, was gab's denn noch zum Thema 420, was man da noch dazu sagen kann? Ich meine, was du nicht machen sollst, ihn heiß rauchen. Also mehrere schnelle Züge nacheinander, weil da brennt das Zeug viel zu schnell ab. Mhm. Das soll man ja auch nicht machen. Du sollst das Zeugs ja quasi im Kreis laufen lassen. Ich glaube, im Kreis laufen lassen heißt auch türkisch rauchen. Keine Ahnung. Also ich glaube, man nennt es türkisch, wenn man quasi einen Dübel kreisen lässt. Das klingt sehr sozial. Ja, da siehst du mal. Das wäre eigentlich eine Technik für Sozialdemokraten quasi, oder? Oder für Grüne. Da könntest du mal den Cem, den Erdogan einladen und dann hier so. Das könnten wir mal machen, so die Elite türkisch. Also mit Erdi und Cem. Ja. Und dann so auf Versöhnung rauchen oder sowas. Na, das macht man ja mehr mit Indigenen aus den USA, dieses Versöhnungsrauchen. Ja. Aber es heißt ja türkisch und nicht indianisch. Oder amerikanische ureinwohnerisch. Ja, das ist natürlich ein Problem. Da finden wir bestimmt eine andere Lösung. Okay. Gut, im Notfall trinkt man Kaffee oder einen Tee. Ja. Ja, 420. 420. Wäre jetzt, also da wurde ja damit protestiert. Ich meine, damit, das wäre ja auch eine Idee. Das könnte man auch für andere Sachen machen, oder? Also einfach Protest auf eine Uhrzeit legen. Du meinst jeden Tag um 13.12 Uhr gegen Gewalt in Deutschland demonstrieren? Gegen Polizeigewalt in Deutschland? Ja, das ist da ja, also ich meine, das ist ja monopolisierte Gewalt ist. Eigentlich gibt es keine andere Gewalt in Deutschland außer Polizeigewalt. Ja, oder 13.12 Uhr einfach immer jeden Tag Polizisten umarmen. Weißt du, einfach so. Ja. Frieden stiften. Ach was? Frieden schaffen ohne Waffen oder so. Ja, kannst ja auch ohne Waffen aufs Maul hauen. Oder du kannst um, keine Ahnung, 17.54 Uhr jeden Tag das Pimpern anfangen. Also 6 vor 6. Oh, echt jetzt? Das ist wie Börse vor 8. Das ist sowas, was Boomer haben. Ja, nur könnte man es dann, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit machen. Dann hätte man vielleicht noch einen Appell, ja, keine Ahnung, ficken für den Frieden in der Öffentlichkeit oder sowas, 6 vor 6. Ich meine mal ganz ernsthaft, also ich meine, die größten Friedensbewegten in Deutschland sind Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Willst du das wirklich sehen? Nein. Siehst du, also hör auf, solche Vorschläge zu machen. Nein, du könntest ja den Frieden, die Friedensmotivation wieder zurückholen. Weißt du? Man muss sich ja alles ständig zurückholen. Man muss sich Volk zurückholen, Land zurückholen, Demokratie zurückholen, Frieden zurückholen, Deutungshoheit über den Frieden zurückholen, alles zurückholen. Im Grunde ist deutsche Politik eine große Rückholaktion. Könnten wir dann vielleicht auch die abgelehnten Asylbewerber, die wir schon abgeschoben haben, wieder zurückholen? Wenn du dafür eine Uhrzeit findest? 5 vor 12 oder sowas. Ja, 5 nach 12 eher. Ja, es gab ja auch zum Beispiel eine schöne Sache, wo das ja umgesetzt wurde. Es gab doch immer morgens um 11 und abends um 7 oder sowas, gab es doch immer die Zeit in Stuttgart, wo die Grüngewandeten losgezogen sind und Krach gemacht haben, den sogenannten Schwabenstreich. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst tatsächlich. Stuttgart 21. Oh Gott, hör mir auf. Da gab es doch in diesem Zuge immer wieder Leute, die sich irgendwo versammelt haben und dann Krach gemacht haben, so im Kernerviertel, an der Staatsgalerie und oder auf dem Schlossplatz. Also wo immer der Schwabe ging und stand, hatte er quasi seinen Kochtopf dabei oder sonst eine Tröte oder so eine Vuvuzela oder sowas und hat dann jedes Mal so Punkt, keine Ahnung, 7 oder abends losgetrötet. Ihr Schwaben seid schon ein verrücktes Völkchen, oder? Ja, klar. Ich meine, also die demonstrieren ja immer noch gegen diesen Bahnhof in der Hoffnung, dass der oben bleibt. Aber ich fürchte, ja, da wird nichts draufs. Aber ja, keine Ahnung, was könnte man noch für Uhrzeiten einführen, um Protest erfolgreich zu machen? Also wir müssen ja konstatieren, dass offenbar das eine erfolgreiche Bürgerbewegung war, die sogenannte 420er-Bewegung. Ja, es scheint zumindest sich soweit als Zeichen vorangestellt zu haben, dass du zumindest weißt, okay, da ist jemand unterwegs. Ich meine, du kannst 5 vor 12, also du kannst 11.55 Uhr. 11.55 Uhr, das wäre jetzt sowas, das könnten sich irgendwie entweder so eine Doomsday-Sekte oder die Klimabewegung. Ja, aber das Problem ist also 5 vor 12 ist es ja in allen Sachen. Es ist ja auch 5 vor 12 für den Frieden in Europa. Es ist 5 vor 12 für die Demokratie. Es ist 5 vor 12 für alles. Ja, gut, dann machst du 11.57 Uhr und 30 Sekunden oder sowas. Ja. Statt 5 vor 12, 2,5 vor 12. 2,5 vor 12. Ja, aber dann musste ich schon irgendwas mit 2,5. Von einer Weile war es noch 5 vor 12, jetzt ist schon halb durch. Verrückt. Oder? Anderthalb vor 12 als Hinweis für das 1,5-Grad-Ziel, das wäre vielleicht nur witzig. Ja, siehst du mal, genau. Also 11.58.30. Genau. Gut, kannst du das mal Luisa Neubauer pitchen? Ich dachte, wir wollten das den Klimaaktivistinnen und Aktivisten zur Verfügung stellen. Ja, Luisa Neubauer ist doch sowas. Ist die nicht designierte Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens? Nee, das hat sie abgelehnt, aber sie könnte ihr nächstes Buch so nennen. 11.58.30 oder sowas. Die schreibt doch ständig irgendwelche Bücher. Ja, die kann ja auch, keine Ahnung, die kann ab 1. April ein Buch How to Kiffen and Welt retten schreiben, vielleicht. Weiß ich nicht, ob das bei ihr funktioniert, weil beim Kiffen wird ja auch CO2 ausgestoßen. Ja, aber nur ein bisschen. Und Kiffen ist ja so die sanfte Droge. Das passt auch zur Luisa, die ist so bürgerlich. Kiffen ist ja so eine sanfte Droge, deshalb wird das ja auch legalisiert. Okay, das klingt, als wärst du dafür, andere Drogen zu legalisieren. Ich bin grundsätzlich dafür, erstmal alles zu legalisieren, aber ja. Also dadurch, okay, dass Kiffen insbesondere in bürgerlichen Kreisen sehr beliebt ist, neben perspektivlosen Menschen, kiffen vor allen Dingen irgendwie so klassische bürgerliche, so Psychotherapeuten, Lehrer, schieß mich tot. Also dieses ganze grüne Hip-Hop. Gesöcks, deshalb wundert es einen nicht, dass das auch legalisiert wird, ne? Hip-Hopper. Wobei, die FDP ist auch motiviert, also Anwälte, Banker, Neoliberale. Ja, die hoffen ja, dass sie dann im nächsten Schritt auch Koks legalisiert bekommen. Ah ja. Die hoffen auf das klassische Dammbruch-Argument. Es gab bei Cypress Hill damals eines dieser schönen Zitate, und zwar stammt das aus der Bibel, wo Gott irgendwie sagt, ich habe euch alle Pflanzen gegeben zur Nutzung oder sowas. Mhm. Ja, und dadurch, dass Cannabis ja eine Pflanze ist, das wäre jetzt quasi dein christliches Dammbruch-Argument, dass man quasi sagt, okay, dann ist auch Coca, weil Coca ist ja auch eine Pflanze. Ich weiß schon, warum ich nur für chemische Drogen bin. Da sind Christen nicht so scharf drauf. Naja, gut, du kannst es halt leichter legalisieren, wenn es eine Pflanze ist. Die Christen, die haben ja auch Weihrauch. Meinst du, wir werden irgendwann Gottesdienste erleben, wo die einfach Gras verbrennen statt Weihrauch? Also ganz ernsthaft, wenn du jetzt Ministrant bist da draußen gerade und ab dem 1.4. Spaß an Ostern haben möchtest, weil Weihrauch wird ja vor allem zu Ostern rausgeholt. Wird es nicht immer einfach rausgeholt? Nein, es wird nicht ständig rausgeholt. Du hast, ich glaube, Weihrauch hast du vor allem bei Oster- und Pfingstprozessionen. Ich glaube, an Weihnachten hast du nicht so viel, weil das Kindlein soll ja schlafen und nicht heil sein. Aber ja, also an Dreikönig spätestens musst du Weihrauch schwenken, oder? Musst du? Naja, sie bringen doch Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke. Ja, aber ich habe noch nie, und ich habe immerhin ministriert, ich habe noch nie in einer Kirche Myrrhe gesehen. Aber auch nur, Gold weil du nicht weißt, wie Myrrhe ausschaut, oder? Doch, Myrrhe ist eine Einreibung. Du bist eine Einreibung. Das ist eine Salbe. Ist Myrrhe nicht eine Salbe? Ist das nicht eine Pflanze? Ja, damit kannst du dich einreiben. Ja, aber du kannst dich auch mit Weihrauch einreiben. Ja, aber du riechst anders. Ja, aber trotzdem, also das ist, du kannst dich auch mit Gras einreiben und mit Koks, wenn du Spaß dran hast. Also das ist alles kein Argument. Naja, aber Myrrhe ist ein Balsam. Okay. Ja, den kannst du irgendwie auftragen und das ist ein Balsam. Weihrauch kannst du auch auftragen, dann zünden dich nur Leute an und schwenken dich. Das ist auch nicht schlecht, also. Aber ernsthaft, ich will nicht dazu aufrufen, aber ich glaube, wer als Ministrant jetzt ab 1.4. zum Weihrauch so ein bisschen Cannabis dazu packt, der wird unter Garantie Oma Gertrude in Reihe 1 sehr, sehr glücklich machen. Die wird richtig gelöster Stimmung sein. Na, dann brauchst du dieses ganze andere Schmerzmittel nicht mehr. Ja. Also ich wage zu behaupten, dass das definitiv. Ich meine, man könnte jetzt auch, keine Ahnung, was haben wir denn für Uhrzeiten für Christen? Wir können ja eine Uhrzeit für Christen machen. Die können dann, keine Ahnung, Cannabis in der Kirche oder sowas fordern. Dass quasi tatsächlich Cannabis zum Weihrauch hinzugefügt werden kann. Mhm. Keine Ahnung, um 3.16 Uhr. Johannes 3, Vers 16. Benefits, der 16. hat es mal irgendwann gesagt. Macht euch das Gras untertan. Genau, because Ratzedikt sagte es. Naja, also Benedikt der 16. war ja Deutscher, der hat dann wahrscheinlich irgendwie gesagt, der Rasen darf maximal 3 mm hochstehen. Gut. Also wir halten fest, du hast deine Erfahrung, aber keine Lust mehr drauf. Ich habe meine Erfahrung und eigentlich auch keine Lust mehr drauf. Lust hätte ich schon, aber wie gesagt, ich vertrag's nicht. Weil? Ich krieg Kreislauf davon. Ah, okay. Dann ja, ich kann, Pump und ich das kann, Zeilenende liegt auf dem Boden. Okay. Also ich kann nur eine Gebrauchsanweisung dazu geben, an die ich mich eigentlich mein Leben lang gehalten habe und die hat eigentlich auch bisher funktioniert. Machen, wenn es einem gut geht, weil es verstärkt gute Gefühle. Machen, wenn es einem schlecht geht, ist eine schlechte Idee, weil es verstärkt auch schlechte Gefühle. Und dann kann es sein, dass du irgendwelche Paras bekommst oder sonstige Probleme. Gut, das gilt meiner Erfahrung nach sowieso für alle Drogen. Auch für Weihrauch. Auch für Weihrauch. Guckt euch mal den Priester an und stellt euch ernsthaft die Frage, warum ist der immer so komisch drauf und guckt immer so seltsam? Genau. Abgesehen davon hat er ja ein doppeltes Drogenproblem, Weihrauch und Alkohol. Ja, du hast es als Priester echt nicht leicht. Yep. Schön. Wir halten fest, das war unsere Folge 420. Und das Zeilenende wird euch jetzt noch ein schönes Wort sagen und ich bin raus und verabschiede mich ganz ohne Dübel, ganz ohne Johnny, ganz ohne Sportzigarette, ganz ohne alles. Tschüss. Ja, naja, also da wir es ja alles, wir haben ja in dieser Folge sehr viel über Gras gesprochen und tatsächlich der lautmalerisch schönste Begriff dafür ist gar nicht gefallen. Deshalb ist unser schönes Wort Marihuana. Ciao.